Liebe Netznutzer, die Audio-on-Demand- und die Podcast-Version dieser Sendung entsprechen nicht der ausgestrahlten Originalproduktion. Aus rechtlichen Gründen hören Sie eine Fassung ohne Musik. Ups. Kurz vor 8 am Montagmorgen. Heute ist der beste Tag, um ein neues Deo auszuprobieren und zu testen, ob es wirkt. Es werden 32 Grad. Moin! Mein erster Griff geht auch an diesem Morgen zum Laptop. Mein erster Klick geht auf Facebook. Keine neuen Nachrichten. Ich bin enttäuscht. Gestern zur gleichen Zeit waren es noch 3. Da fing der Morgen irgendwie besser an. Ich bin täglich mehrmals auf meinem Profil im sozialen Netzwerk unterwegs. Am Morgen, am Mittag, am Abend. Aber es bedeutet auch Stress. Ich kann nicht davon loskommen. Was passiert da mit uns? Eine Internetseite drängt sich in unseren Alltag. Der Facebook-Mensch. Wie verändern soziale Netzwerke unser Leben? Ein Feature von Johannes Nichelmann. Eine volle S-Bahn in Berlin. Kaum Platz zum Atmen. Dazu die Hitze. Es riecht nach Schweiß. Der Zug kommt kaum voran, ist schon 15 Minuten hinter seinem Zeitplan. Wir sind alle genervt. Nur eine Frau kann sich gut ablenken. Mit ihrem internetfähigen Handy auf dem Schoß chattet sie via Facebook mit einer Kollegin und lässt sich alle Informationen aus der Sitzung zukommen, die sie gerade anscheinend verpasst. Sie ist dabei, obwohl sie nicht dabei ist. Sie ist um die 30. Der deutsche Durchschnitts-Facebooker ist 37 Jahre alt. Ein Megakonzern aus den USA verändert das Kommunikationsverhalten einer ganzen Generation. Facebook sei die Welt, steht in der Zeitung. Alles, was über Facebook geschrieben wird, klingt überdimensional. 750 Millionen Menschen weltweit sind Mitglied im größten sozialen Netzwerk der Erde. Davon kommen 20 Millionen Menschen aus Deutschland. Das sind 90% mehr als im Vorjahr. Die Seite hat ein einfaches Design. Weiß, blau, schlicht. Unten rechts befindet sich eine Funktion, mit der die User chatten können. Am linken Rand werden die Freunde aufgelistet. Wer darf also im persönlichen Netzwerk mitmachen? Und in der Mitte stehen die Statusmeldungen der Freunde. Neben privatem Allerlei gibt es hier Videos, Hinweise auf Artikel und Fotos. Eine persönliche Nachrichtenagentur. All das kann kommentiert und per Knopfdruck für gut befunden werden. Sollte dieses neue Kommunikationsmittel genauso nachhaltig sein wie das Telefon? So revolutionär wie das Fernsehen? Oder wäre es möglich, sich ohne weiteres wieder aus den sozialen Netzwerken zu lösen? Christoph Koch hat das Buch »Ich bin dann mal offline« geschrieben. Er hat sich vorgenommen, 40 Tage abstinent von Internet und Telefon zu leben. Ich wollte mal ausprobieren, ob man es überhaupt noch schafft, in unserer modernen Welt ohne all das zu überleben. Der Autor ist, genau wie ich, auch im Facebook-Zwiespalt gefangen. Ich würde tatsächlich genauso sagen, dass dieser Zwiespalt besteht. Also dass man einerseits sagt, das ist eine sehr gute und ja auch sehr gut funktionierende Seite, die wahnsinnig viel vereint, nämlich diesen Netzwerkgedanken, ein sehr gutes Messaging-System, Nachrichtenfilter ist, weil ich tatsächlich auch News darüber mitkriege, über so ein Empfehlungssystem, dass ich einfach merke, was ist meinen Freunden wichtig, was gucken die gerade, was lesen die gerade. Christoph Koch sagt genau das, was in meinem Kopf vor sich geht. Auf der einen Seite ist es toll, was da passiert. Wir können grenzenlos Informationen austauschen. Das klingt dann aber auch wieder banal. Leute erzählen sich etwas, egal ob es interessiert. Und ohne all das? Also ich habe es für mich natürlich auf jeden Fall schon sehr gemerkt, weil mir tatsächlich erstmal viel gefehlt hat und auch mich so ein bisschen überrascht war, dass tatsächlich auch die Freundschaften, von denen ich eigentlich eben gedacht hätte, das funktioniert bei mir noch sehr analog und ich habe noch so einen Freundeskreis, den ich regelmäßig sehe und der eigentlich so gar nicht digital verortet ist. Deswegen habe ich mir da gar nicht so Sorgen gemacht, dass ich das ändern würde. Aber trotzdem war dann da so ein Schritt, dass ich gemerkt habe, naja, selbst mit denen verabrede ich mich aber dann doch per E-Mail, vielleicht auch per Facebook. Geburtstagseinladungen werden per Rundmail verschickt. Also sozusagen die Treffen finden zwar noch in echt statt, aber man verabredet sich eben über diese ganzen digitalen Kanäle. Und wenn man sich da so rauszieht, dann kriegt man auch erstmal nichts mehr mit. Also es steht ja keiner mehr unangemeldet vor der Tür und sagt, Ding-Dong, ich war gerade in der Straße, habe ein Sixpack Bier mitgebracht, hallo. Das macht ja niemand mehr. Für einen Ausstieg aus den sozialen Netzwerken ist es wohl zu spät. Ein Teil der Gesellschaft ist schon zu sehr dabei. Nur der richtige Umgang damit ist den meisten noch nicht klar. Mit meinen 22 Jahren habe ich momentan 260 Freunde angesammelt. Die meisten kenne ich persönlich. Der Begriff Freunde ist hier ein anderer und es ist ein Fehler, ihn mit dem Freundschaftsbegriff aus der realen Welt zu verwechseln. Freund bedeutet, du bist in meinem Netzwerk, mehr nicht. Mein Name ist Julie und ich bin 38 Jahre alt. Also ich war besonders bei Facebook aktiv, nachdem Osama bin Laden umgebracht wurde. Das war irgendwie so eine Zeit, wo ich dann 24 oder 48 Stunden am Stück eigentlich auf Facebook mich mit 5 verschiedenen Leuten oder in 5 verschiedenen Gruppen gestritten habe, weil es mich halt geärgert hat, dass so viele Menschen dann doch geschrieben haben, eben, dass sie fänden, so ein netter Familienvater und der hätte doch einen richtigen Prozess gebraucht und so. Und da habe ich mich halt wahnsinnig geärgert und eben auch mit vielen alten Freunden mich dann so ein bisschen überworfen und irgendwann mir gesagt, stopp, es geht jetzt zu weit, ich muss damit aufhören. Damit kann ich noch nicht so richtig umgehen, wenn mich da was ärgert. Also ich habe zum Beispiel auch meine Schwägerin aus meinem Freundeskreis rausgeschmissen. Diesen Konflikt hätte es vorher einfach nie gegeben. Daniel, 32 Jahre, stimmt gar nicht, ich bin 31. Daniel, 31 Jahre, sagen wir mal so, ich stehe um 8 auf, gehe um 12 ins Bett, das sind 16 Stunden. Ich denke, ich bin jede Stunde mindestens 2-mal auf Facebook, ja. Machen wir mal 8 draus, 9, 10, 11, viel, sehr viel. Daniel bezeichnet sich selbst als digitales Trüffelschwein und sammelt für uns, seine Facebook-Freunde, sämtliche kuriosen Dinge aus dem Netz zusammen. Außerdem diskutiert er auch gern und viel über die unterschiedlichsten Dinge. Das hier ist sein Schlüsselerlebnis. Und zwar war es eine tatsächlich hochbrisante politische Debatte mit einem Kollegen, der sich aber zu rechtsideologisch sehr kritischen Äußerungen hinreißen ließ. Wie blind er war, dass er sich ja gerade vor seinen Kollegen, die er früher oder später auch in Persona wieder treffen wird, um Kopf und Kragen redet. Und da dachte ich mir dann auch, um Himmels Willen, das steht da jetzt für immer. So diese kruden Thesen, die stehen da und die kann man auf ewig immer ihm nachweisen. Und das fand ich dann doch sehr eindrücklich und das habe ich mir gemerkt und mein Handeln daraufhin auch angepasst. Wer aber eigenverantwortlich und sinnvoll mit Facebook sowie den anderen sozialen Netzwerken umgehen will, muss das System dahinter verstehen. An der Universität der Künste in Berlin gibt es ein eigenes Seminar, das sich mit den Ursachen des Erfolgs von Facebook beschäftigt. Geleitet wird es von Professorin Kerstin Brandes. Aber sozusagen, wenn man nach den Voraussetzungsbedingungen fragt, wie Facebook entstanden ist und welche Idee sozusagen am Anfang stand und was dabei rausgekommen ist, dann hat das eine gewisse Absurdität, dass so eine Netzwerkseite eigentlich auf der Grundidee basiert, eines sehr, sehr klugen College-Kids, ich sag das mal so, der ein Interesse daran hatte, irgendwie alte oder die Kommilitonen zu kontaktieren oder angefangen mit einer Idee, das schönste Mädchen auf dem College irgendwie zu bewerten. Die Soziologin hat ebenfalls ein Profil im größten aller sozialen Netzwerke. Dort hat sie bisher einen Freund hinzugefügt. Sie stellt sich für sich spannendere Freizeitbeschäftigungen vor, wie sie sagt. Es wird ein bestimmter Voyeurismus ja nun auch gefördert. Das macht neugierig, das Blättern, das Gucken, das, was gibt's, was ist passiert, was gibt's Neues. Das ist vielleicht vergleichbar mit Dorfklatsch, aber es ist kein Dorfklatsch. Es ist trotzdem etwas anderes. Es ist Facebook. Wenn ich auf Facebook etwas poste, dann tue ich das nicht, weil ich jemand gegenüber habe, dem ich in die Augen gucke, sondern ich habe einen Bildschirm gegenüber und ich imaginiere ein Publikum, was hoffentlich diese Nachricht liest und mir hoffentlich antwortet. Ich fühle mich von ihr ertappt. Ich denke daran, was ich gestern als Statusmeldung geschrieben habe. Ich beschrieb eine Alltagsbeobachtung von der Straße. Kindererziehung leicht gemacht. Wenn du weiter bockst, darfst du nicht mehr zu deinem Papa. 14 Leuten gefällt dies, dazu 12 Kommentare. Es fühlt sich einfach gut an, für diese Leistung belohnt worden zu sein. 16 Stunden monatlich verbringt der Durchschnittsnutzer auf Facebook. Viele der Profile halten das reale Leben fest. Eine Langzeitdokumentation in Form von Kommentaren und Fotos. Ein Tagebuch. Und das, glaube ich, ist etwas, was man auch nicht vergessen darf. Solange ich Antworten bekomme, solange ich Reaktionen bekomme, solange ich mich gemeint fühlen kann mit irgendetwas, das kickt ja auch. Das macht ja dann auch Spaß. hier bin ich. Und das kann 100.000 Mal am Tag passieren. Und dessen muss man sich versichern. Und deswegen guckt man dann da rein. Dies ist die Lebenswirklichkeit von Millionen von Menschen. Der Kick lässt sich nicht mehr nur vor dem Computer abholen, sondern auch von unterwegs. Mobiltelefone mit Internetzugang haben Facebook meist schon vorinstalliert. Dabei werden Datenmengen verschickt, die der Deutschen Telekom im ersten Quartal des Jahres 2011 400 Millionen Euro Gewinn einbrachten. Dies liegt nicht zuletzt an der intensiven Nutzung der sozialen Netzwerke. Und die können weitaus mehr als nur für Zerstreuung sorgen. Bei den Revolutionen von Tunesien und Ägypten galten sie als Brandbeschleuniger. Dass sich Leute vernetzen, um für eine Sache einzustehen, ist nichts Neues. Weil aber nun ganze Generationen per Mausklick zu erreichen sind, werden solche Bewegungen schneller und schneller. 4. Februar 2008. Weltweit kam es heute zu Massenprotesten gegen die kolumbianische Terrororganisation FARC. Etwa 10 Millionen Menschen gingen in Kolumbien auf die Straße. Circa 2 Millionen Menschen trafen sich in Städten überall in der Welt zu weiteren Protestkundgebungen. Die Guerilleros der revolutionären Streitkräfte Kolumbiens halten derzeit bis zu 700 Menschen gefangen. Auslöser für die Demonstrationen war eine vom Ingenieur Oscar Morales gegründete Facebook-Gruppe. Oscar Morales gründete eine Gruppe bei Facebook, 1 Million Stimmen gegen die FARC. Und konnte so die Menschen auf der ganzen Welt dazu bewegen, gegen ein Unrecht auf die Straße zu gehen. Er mobilisierte seine Mitmenschen, die Behörden und die Regierung. Er schwächte ein System vom heimischen Computer aus. Facebook, so sagte Oscar Morales, sei sein Hauptquartier gewesen. Die Zeitung, die Kommandozentrale, das Labor. Abenteuerlich wird es, wenn die Mobilisierung eine Art digitale Drohgebärde ist. Ein schöner Sommerabend in Berlins Bezirk Spandau. In einer urigen Eckkneipe tagt heute, wie so oft, der Ortsverband der CDU. Es ist 19 Uhr. In einer halben Stunde wollen die Christdemokraten über die Sicherheit in ihrer Stadt sprechen. Und sie sind nervös. Sie haben über Facebook zu ihrer Veranstaltung eingeladen. Dies rief ein gewaltiges Echo hervor. 3000 Leute haben zugesagt. Die Ruhe vor dem Sturm? Ich hätte ja gerne eigentlich hier groß eine Schlageranlage aufgebaut und die Leute mit Schlager vertrieben. Aber da war dann andere doch zu skeptisch, dass das nichts wird. Der 21-jährige Leo von der Jungen Union hat noch die Bilder vor Augen von der Geburtstagsparty einer 16-Jährigen aus Hamburg. Sie hatte die Einladung zu ihrem Geburtstag versehentlich öffentlich gemacht. Tausende kamen und die Kosten für den Polizeieinsatz waren groß. Deswegen wollen Politiker der CDU Facebook-Partys verbieten. Ein sinnloses Unterfangen. Und der Grund für die Netzattacke auf die CDU Spandau. Aber ich glaube nicht, dass Facebook-Partys eine gute Sache sind. Und wenn das weiterhin gemacht wird, sollte da ja man eine Lösung finden. Wenn ich eine hätte, wäre das natürlich großartig. Würde ich es natürlich auch allen verraten, aber... Die CDU lädt öffentlich zu einer Veranstaltung ein und beschwert sich im Anschluss darüber, dass die Öffentlichkeit an der Veranstaltung teilnehmen will. Der politische Gegner habe einfach so auf die Sitzung hingewiesen, um der Partei im Wahlkampf zu schaden. Matthias Brauner, um dessen Wahlkreis es geht, ist ein bisschen komisch zumute. Ich denke, man wird jetzt mal sehen, wie das mit Offline-Welt und Online-Welt alles zusammenhängt. Offline ist ja alles das, was nicht im Netz stattfindet. Wir sind hier bei den Menschen, bei den Bürgern. Das ist nun mal offline, aber das ist mittendrin. Am Ende hat aber niemand aus der Online-Welt an der CDU-Ortsverband Spandau Interesse. Matthias Brauner ist erleichtert. Um Facebook-Fallen geht es auch in Potsdam. Der Himmel zieht sich zu. Sascha Adamek wohnt hier, blickt aus dem Fenster. Er ist Investigativjournalist, arbeitet fürs Fernsehen. Was ich festgestellt habe, auch in einem Test, oder ich fange mal so rum an, es gibt dort eine Freunde-Suchfunktion. Facebook, der Kaffee, kleiner Moment, ganz analog. Die Küche des Journalisten ist klein und gemütlich. Es riecht nach Kaffee. Adamek schrieb das Buch Die Facebook-Falle, wie das soziale Netzwerk unser Leben verkauft. Stichwort Datenschutz. Also ich wollte ja mal erzählen, diese Freunde-Suchfunktion ist ja nach wie vor in Gang und die ist nach wie vor, wird die von Datenschützern in Deutschland, von Behörden auch für illegal gehalten. Die funktioniert einfach aufgrund der Tatsache, dass es so einfach ist. Ich sitze beispielsweise, wenn ich ein Smartphone habe, abends in der U-Bahn, habe vielleicht schon ein Bier getrunken und werde aufgefordert, synchronisieren, meine Kontakte verknüpfen. Was ich dabei nicht bedenke, ist, dass sämtliche Kontakte und alle Daten, auch Geburtsdaten oder ob der Typ mir sympathisch ist, in welcher Eigenschaft ich ihn kennengelernt habe, all das wird ausgelesen und kann von Facebook benutzt werden. Daten halt von Menschen, die nie was mit Facebook zu tun haben wollten. Das ist das eigentliche Geheimnis, dass Facebook dadurch an Daten von Dritten gelangt. Nicht wenige werden häufig von Facebook darauf hingewiesen, wen sie im Netzwerk vielleicht kennen könnten. Das sind zumeist Klassenkameraden aus Schulzeiten oder ehemalige Arbeitskollegen, bei denen der Kontaktabbruch kein Untergang ist. Das alles, weil Menschen die Zugangsdaten ihrer E-Mail-Postfächer an einen Konzern an der US-amerikanischen Westküste abgeben. Wer gibt schon sein Passwort ab? Wer macht das schon? Nicht mal seiner Freundin oder seinem Freund gibt man sein E-Mail-Passwort. Das ist eigentlich unser liebstes Geheimnis im Netz. Aber es gibt halt Millionen von Usern, die das regelmäßig bei Facebook abgeben und Facebook gestatten, die kompletten Kontakte auszulesen. Das ist fragwürdig, wird aber nicht nur von Facebook so gehandhabt. Facebook braucht Daten, um zu leben. Nur so kann das Unternehmen wachsen und nur so kann die Werbung, über die sich Facebook finanziert, auf jeden Einzelnen abgestimmt werden. Ich glaube, ganz ehrlich gesagt, ja gut, dass man damit Werbung macht und dass man damit Geld verdient, das muss ja jedem klar sein, ist auch den meisten wahrscheinlich klar. Was viele halt nicht wissen, ist, wie offen sie sich damit legen, weil Facebook es natürlich auch nicht kenntlich macht. Also die Datenschutzerklärung von Facebook ist länger als die amerikanische Verfassung an Worten. Und wer macht sich schon die Mühe, da reinzugucken? Wenn man reinschaut, und ich habe das ja für das Buch natürlich auch getan, stellt man fest, dass Facebook sich viele Rechte herausnimmt. Übrigens auch das Recht, dass Werbepartner von Facebook in mein Profil gucken können. Insoweit ist es natürlich immer dann auch einfach zu sagen, es ist ja ein Akt der Freiwilligkeit. Auf der anderen Seite haben halt Unternehmen auch eine Verpflichtung, auch gesetzlich, ihre Kunden, ihre User über Änderungen zu informieren und auch auf die Möglichkeiten hinzuweisen, wie Daten abgespeichert werden. Und da ist eben das große Problem, ich soll mich offenlegen. Mark Zuckerberg sagt, we make the world more open, more connected. Wir machen die Welt besser, indem wir uns öffnen, indem wir eine Identität haben im Netz und analog. Wenn es darum geht, so selbst sich offen zu legen, wie werden denn die Daten von 600 Millionen Usern verarbeitet? Wie wird da verknüpft? Nach welchen Algorithmen? Erfährt man nichts. Algorithmen. Facebook-Gründer Mark Zuckerberg sagte auch noch etwas anderes. Es ist ein sehr deutliches Zitat. Er findet, dass ein im Vorgarten sterbendes Eichhörnchen für ihn persönlich durchaus relevanter sein könne als sterbende Menschen in Afrika. Es geht bei Facebook um Relevanz. Statusmeldungen und Nachrichten werden gewichtet. Facebook wertet aus, wie ein Nutzer auf die Beiträge seiner Freunde reagiert und errechnet daraus, welche Informationen künftig prominenter und welche gar nicht gezeigt werden sollen. Man könnte diesen Filter ausschalten, wenn man davon weiß. Ansonsten sieht man nur eine Welt, die gefällt. Die Menschen werden eingeschlossen in eine Blase. Das macht uns nicht gerade klüger. Aber bei Dingen, die uns interessieren, bekommen wir einfach mehr mit. Wenn ich mir ansehe, wie die Verweildauern sind auf Facebook und wie die Expansion ist, dann gibt es kein vergleichbares Unternehmen auf der Welt, was in so kurzer Zeit so schnell expandiert, immer neue Funktionen schafft. Und das ist ja auch ein Teil meiner Kritik an Facebook. Ich mag halt ein Internet, was bunt ist, was viele Zugänge bietet, was viele Quellen bietet, auf die ich zurückgreifen kann. Und wenn jetzt alles sozusagen im Internet nur noch über ein Portal, über Facebook läuft, in dem da jetzt auch E-Mail integriert wird, eine Suchmaschine integriert wird, sehe ich einfach das Problem, dass wir uns vollkommen abhängig machen von einem großen Konzern. Was will Facebook? Wohin steuert dieser Koloss? Ich muss mit den Leuten, die hinter diesem Konzern stehen, sprechen. Nach mehreren E-Mails, einigen Telefonaten und einem persönlichen Vorgespräch mit der Pressereferentin kommt es nach ein paar Wochen zum Interview. Hamburg, ein windiger Nachmittag. Hier ist die Zentrale von Facebook Deutschland, gute 10 Minuten vom Hafen entfernt. Hallo, hi, Johannes Schimann. Scott Woods ist Amerikaner und lebt schon seit Jahren in Deutschland. Hier kümmert er sich mit einem kleinen Team um die Vermarktung der Plattform, auch für Österreich und die Schweiz. Früher arbeitete Woods unter anderem bei Google. Er ist ein charismatischer, smarter Typ. Bei seinem Auftreten fühle ich mich etwas unterlegen. Der Reiz ist letztendlich, mit seinen Freunden und mit seinen Kontakten weiter in Kontakt zu bleiben und auf dem Stand zu sein, was sie so machen. Ich habe sehr viele Freunde noch in den USA und Facebook ist natürlich ein super Mittel für mich, noch in Kontakt zu bleiben mit Freunden, die ganz weit weg sind. Je mehr ich dem Commercial Director zuhöre, desto mehr glaube ich daran, dass Facebook einfach perfekt ist. Also in Bezug auf Wachstum sind wir speziell in Deutschland noch ziemlich am Anfang, würde ich sagen. Wir haben inzwischen über 20 Millionen Nutzern, aber wenn man einfach den Vergleich sieht mit anderen Ländern, ist die Nutzung in dem Markt noch etwas hinterher. Wie wollen Sie denn in Deutschland mehr User erreichen? Ich glaube letztendlich, dass es fast von alleine passiert, sage ich ganz ehrlich. Die Nutzer, die unsere Plattform benutzen und es toll finden, mit ihren Freunden in Kontakt zu bleiben, Fotos miteinander auszutauschen etc., die erzählen das wiederum ihren Freunden, wie gut und effektiv das ist. Dann kommen andere hinzu, probieren es mal aus und wenn sie davon überzeugt sind, dann bleiben sie beim Produkt. Also ist es Empfehlungsmarketing und das hat uns bis hierhin gebracht und wird uns, glaube ich, auch weitertragen. Das Wichtige ist letztendlich, dass wir ein super Produkt haben, das die Nutzer gerne nutzen mögen. Aber je häufiger Scott Woods beschreibt, wie glücklich wir alle sein könnten, wenn wir nur sein Produkt nutzten, desto skeptischer werde ich. Facebook ist ein Konzern, der nicht vom Glück der User allein leben kann. Sind die Mitglieder nun die Kunden oder ein Teil des Produkts? Welchen finanziellen Wert hat denn jeder Nutzer, jeder User für Facebook? Das würde ich... Würde ich die Frage gar nicht so stellen. Wir jedenfalls stellen uns die Frage so nicht. Natürlich ist es ganz anders. Wir haben ganz viele Nutzer in Indonesien, ja, und wir haben ganz viele Nutzer in Deutschland. Will man jetzt vergleichen, was der Wert des Nutzers da ist und hier ist, einfach durch die Wirtschaftskraft im Markt? Ich glaube, das wäre der falsche Ansatz. Für uns ist einfach, wir möchten eigentlich gerne jeden Nutzer haben, der unsere Plattform letztendlich benutzt, und da packen wir kein Dollar- oder Eurozeichen dahinter. Und was will Facebook dann vom User? Das ist die entscheidende Frage, die mich schon lange umtreibt. Klar, Facebook will meine Daten. Da bin ich mir sicher. Und was will Facebook vom User? Also, ich weiß gar nicht, ob ich die Frage so... Ich glaube, Facebook will eher wissen, was die User möchten, damit wir das Produkt immer weiter verbessern. Ansonsten sehe ich nicht etwas, das wir von dem Nutzer haben wollen. Wir wollen eigentlich die Möglichkeit geben, Informationen untereinander auszutauschen. Das ist es letztendlich. Ja. Alle sind doch glücklich. Das Unternehmen, das wie kein anderes in der Welt wächst, will nur für das Wohl der Menschheit sorgen. Und die Menschheit ist dankbar. Ich fühle mich nicht ernst genommen. Also ich würde jetzt nicht sofort für Mark sprechen hier, aber natürlich wollen wir so viele Menschen wie möglich auf der Welt miteinander verbinden. Am besten alle. Ja? Unser nächstes gestecktes Ziel ist letztendlich 1 Milliarde Menschen miteinander zu verknüpfen. Und das muss nicht unbedingt da aufhören, weil die Welt ist ja größer. Das Unternehmen soll 100 Milliarden Dollar wert sein. Ob das gerechtfertigt ist oder nicht, Facebook wird weiter wachsen. Ich habe aber, wo du gerade Facebook ansprichst, neulich von einer ja sehr sporadisch bekannten Person das erste Mal eine Nachricht bekommen: Hallo Jonathan, ich verkleinere gerade meinen Personenkreis, also der wird sich jetzt auf die allerengsten Freunde und Familie beschränken und ich werde dich deshalb entfreunden. Nimm es mir nicht übel, lieben Gruß. Until we see new land, bis wir neues Land sehen, heißt die Agentur von Jonathan immer. Das Büro ist auf einer Fabriketage in Berlin-Kreuzberg. Hier entwickelt der 27-Jährige mit seinen Partnern für diverse Unternehmen Ideen für die Zukunft. Er überlegt, wie eine Gesellschaft in ein paar Jahren ticken könnte. Social Networks spielen für uns eine große Rolle, da ich glaube, wir den Job gar nicht machen können, wenn es die nicht gibt. Also wir brauchen einerseits die Menschen für unsere Projekte, und die erreichen wir nicht ausschließlich, aber doch zu einem großen Teil über die sozialen Netzwerke, also wie Facebook, Twitter etc. Und wir brauchen das aber auch, um überhaupt so mit den Menschen, mit denen wir arbeiten, in Kontakt zu bleiben. Wie werden soziale Netzwerke in den kommenden Jahren in unser Leben eingreifen? Werden wir irgendwann genug davon haben, ständig damit konfrontiert zu sein? Es wird sich so ein bisschen aussondieren. Wir werden Facebook nicht mehr für alles das benutzen, für was wir es momentan noch so ein bisschen austesten. Also auch für diese Mensch, die Clubmate hat ja wieder lecker geschmeckt. Das ist jetzt für viele noch so ein neues Medium und die finden das erstmal interessant, dass dann irgendwer anders auf Gefällt mir klickt und denkt so, komisch, sonst hat das nie jemand kommentiert, wenn ich auf dem Pausenhof gesagt habe, die Clubmate ist aber lecker. Da werden wir auf jeden Fall Abnutzungserscheinungen haben. Nichtsdestotrotz werden soziale Netzwerke, glaube ich, also meine ganz persönliche Einschätzung, in 5 Jahren auch noch einen großen Stellenwert haben, wenn es darum geht, mit Leuten in Kontakt zu bleiben, Veranstaltungen zu organisieren. Ob in 5 Jahren noch Facebook die treibende Kraft sein wird, kann auch niemand vorausahnen. Zumal die Konkurrenz schon längst auf den Markt drängt. Diese Form der Vernetzung aber hat Potenzial, um die Gesellschaft weiter zu verdrahten. Ersetzt vielleicht auch, da bin ich noch gespannt, für alte Leute so der Wunsch, keiner hört mir zu, aber ich habe jetzt 80 Jahre Wissen und Erfahrungen eingesammelt, mit wem darf ich das teilen? Und vielleicht ist Facebook tatsächlich auch eine Entlastung für Altenpfleger in der Zukunft. Ist jetzt eine steile These, ne? Eine Sache scheint allerdings unabdingbar. Der richtige Umgang mit dem neuen Massenmedium muss erarbeitet werden. Die Benutzer dürfen sich nicht zu den Opfern des Systems machen lassen, sondern müssen komplett selbst bestimmen können, was mit ihnen im Internet passiert. Es müsste auf jeden Fall eine Stunde jeden Montagmorgen von 8.30 Uhr bis 9.30 Uhr Facebook-Unterricht geben. Also ich in den sozialen Netzwerken, wie gehe ich eigentlich damit um? Das ist fatal, dass das ja irgendwie so ein bisschen autodidaktischer ist. Also ich kenne ja auch wenige Väter, die sagen so, Mensch, heute mache ich mal einen Tag, wo ich meinem Junior nach Facebook beibringe. Es passiert ja dann doch eher andersrum, dass man hört, okay, heute melde ich meinen Alten mal bei Facebook an, damit er auch mal irgendwie wieder am Zahn der Zeit ist und so ein bisschen mitkommunizieren kann. Ja. Und es kommt jetzt natürlich langsam auch eine Generation in die Schulen, wo Menschen mit den sozialen Netzwerken aufgewachsen sind und die dann hoffentlich auch einen Weg finden, ja, damit relativ reflektiert umzugehen. Was passiert, wenn sich 750 Millionen Menschen weltweit ohne weiteres verknüpfen können? Der Facebook-Mensch hat seine Einstellung zur Privatsphäre radikal verändert. Wir präsentieren uns so privat wie nie. Wir können uns ein eigenes Image kreieren. Jeder wird zum Sender seiner eigenen Sendung. Alles andere, der Datenschutz, ist abstrakt und damit für viele User wenig relevant. Der Facebook-Mensch. Wie verändern soziale Netzwerke unser Leben? Ein Feature von Johannes Nichelmann. Es sprachen Carla Schlender und der Autor. Ton Inge Görgner. Regie Frank Mehrfort. Redaktion Konstanze Lehmann. Produktion Deutschlandradio Kultur 2011. Am nächsten Montag hören Sie an dieser Stelle Kunde und Komplize oder Wem nützt meine Geldanlage? Manuskripte und weitere Informationen zu unseren Zeitfragensendungen finden Sie im Internet unter dradio.de.